Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Jetzt werden wir eine Serie hier machen, die mir total am Herzen liegt. Die haben wir bereits auf Englisch gemacht und auch auf Portugiesisch. Und jetzt machen wir sie ähnlich auch auf Deutsch. Und zwar, ich mache sie hier mit dem Flipchart, damit ihr schon mitschauen könnt. Das Thema dieser Serie wird folgendes sein. Schau mal, was ich hier schreibe. Wahrheit versus Lüge. Wahrheit versus Lüge. Ich habe, als ich mich mit dem Thema befasst habe, sorry, habe ich mich damit befasst und die Bibel durchstudiert. Also wirklich die Wörter alle durchgeschaut, wo die Bibel Lüge und Lügen verwendet und Wahrheit sprechen und wo sie diese zwei Themen behandelt. Da habe ich durchgegraben durch die Bibel von A bis von Z. Ich habe mir das teilweise auch im Hebräischen und im Griechischen angeschaut. Und auch im Kontext, um zu sehen, was die Bibel hier auch wirklich zu sagen hat. Und dann kam ich zu einem schockierenden Ergebnis. Nämlich, die Bibel spricht eine sehr, sehr klare Sprache. Ich schreibe hier immer nur die Stichwörter auf, damit ihr hier mir gut nachfolgen könnt. Erstens, die klare Sprache. Und wie ihr mich ja schon könnt, hier ist kein Schönschreibunterricht, sondern ein Bibelunterricht. Und weißt du, und was ich gesehen habe, ist, dass die Bibel spricht so klar über, was Wahrheit ist, was Lüge ist und wie wir die zwei Dinge behandeln sollen. Und die Bibel warnt auch davor, dass wir Lügen akzeptieren. Die Bibel warnt davor, dass wir lügen. Da gibt es Aussagen in der Bibel wie, die Lügner werden nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und ich werde euch durch diese Serien durchführen und hoffentlich zeigen, wie wichtig dieses Thema in der Bibel ist. Und wisst ihr was? Ich habe noch etwas gesehen. Nämlich, dass die Lüge sehr leicht zur Wahrheit gemacht werden kann und die Wahrheit sehr leicht zur Lüge gemacht werden kann. Und diese Dinge, die wurden auch unter Christen so oft verzerrt. Da gibt es Verzerrungen unter den Christen, die sind eigentlich schon erschreckend. Wo die Bibel Dinge klar Lügen nennt und unter Christen werden die aber als Wahrheit akzeptiert. Und umgekehrt auch, wo Wahrheiten als Lügen abgelehnt werden. Ein einfaches Beispiel zum Beispiel. Die Bibel nennt Homosexualität eine Sünde. Ist eine klare Sache. Da gibt es ganze christliche Gemeinden, evangelikale Freikirchen, nicht irgendwelche Landeskirchen, evangelikale Freikirchen. Die singen die gleichen Lobpreislieder, die du und ich singen, dieselben Lieder. Die beten Gott an mit erhobenen Händen, die sprechen in anderen Sprachen, die haben homosexuelle Pastoren und die Gemeinde ist eine Gemeinde speziell für homosexuelle Freikirchen. Und weißt du, was die machen? Die sagen, das ist ja nicht Homosexualität, das ist Liebe. Und Gott ist Liebe und Gott will, dass Menschen Liebe ausdrücken. Also daher ist es nicht Sünde, sondern einfach gelebte Liebe. Und das tut dem Herzen Gottes wohl. Gott will, dass wir uns lieben. Da gibt es eine Gemeinde hier in Brasilien, eine freikirchliche Gemeinde. Wenn du da reinkommst, da liegen sich die homosexuellen Pärchen in den Armen, die knutschen miteinander mitten im Lobpreis und mitten im Gottesdienst. Ja, ich habe das selbst erlebt und ich habe das selbst gesehen. Und die Bibel sagt uns ja auch, dass das zunehmen wird in den letzten Tagen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich einfach diese Serie aufnehmen muss. Warum? Erstens, damit wir gewarnt sind und damit auch wir nicht die Lüge zur Wahrheit machen und die Wahrheit zur Lüge machen. Zweitens, dass wir auch sehen, wie ernst diese Sache ist und dass wir wirklich klares Licht sind in dieser dunklen Welt. Und natürlich ist mein großes Anliegen durch diese Serie, und das ist es auch immer in allem, was ich tue, erstens, dass Jesus in allen Dingen verherrlicht wird. Und wisst ihr, in allen Dingen, die ich tue, die ich lehre, die ich hier auch verkündige und weitergebe, da ist natürlich mein Riesenbrennen im Herz, dass durch diese Dinge Jesus verherrlicht wird. Ich bin keine Person, die sagt, ich bin so ein Wahrheitsfanatiker in dem Sinn, dass das, was ich erkannt habe, ist die absolute Wahrheit. Da gibt es ja Bibellehrer, die verteidigen die Wahrheit mit ihrem Leben. Die verteidigen die Wahrheit und bringen quasi andere Christen um dabei. So weißt du, mit auf die Art und Weise, das habe ich so erkannt, das ist die Wahrheit. Und jeder, der das auch nicht erkennt, der bekommt es jetzt mit mir zu tun auf eine ernsthafte Art und Weise. Und mir ist völlig klar, da gibt es einen großen Unterschied zwischen das, was ich verstanden habe, das, was ich erkannt habe, das, was ich im Wort Gottes sehe und der tatsächlichen Wahrheit. Da ist ein großer Unterschied. Und wenn wir unsere Erkenntnis als Wahrheit behaupten, dann verirren uns wir irrsinnig leicht oder dann irren und verirren wir. Und ja, das Wort ist richtig, ist sehr leicht. Inwiefern? Dass wir dann Menschen lieblos behandeln und wenn eigentlich eine der größten Wahrheiten der Bibel überhaupt ist, dass wir einander lieben sollen. Ein neues Gebot hat er uns gegeben, einander zu lieben. Und von dem her, wenn ich von Wahrheit spreche, spreche ich von Wahrheit, spreche ich nicht von Erkenntnis. Da ist ein großer Unterschied. Denn viele Dinge habe ich in meinem Leben erkannt, die ich heute anders erkenne. Und Paulus sagt ja so wunderbar, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und das, die Lichter gingen mir auf im Jahr 2001, wo plötzlich mir bewusst wurde, meine Erkenntnis ist Stückwerk. Und von diesem Augenblick an habe ich mich entschieden, Folgendes zu tun. Ich habe mich entschieden, meine Erkenntnisse weiterzugeben mit Überzeugung, weil ich die ja wirklich erkannt habe, aber immer trotzdem mit dieser Herzenshaltung. Es ist meine Erkenntnis. Und du sollst es prüfen im Wort Gottes, du sollst die Bibel selbst für dich durchstudieren, du sollst schauen, ob das, was ich erkannt habe, auch konform ist mit dem, was du vom Wort Gottes her verstehst. Und ich bin die letzte Person, die seine Erkenntnis als Wahrheit verteidigt. Das werde ich nicht tun. Denn die Wahrheit letztendlich ist die eine Person. Hat uns Jesus nicht das gesagt, dass er selbst die Wahrheit ist? Und von dem her möchte ich mal in der Einleitung schon ganz, ganz klar stellen, dass ich nicht von meiner eigenen Überzeugung und Erkenntnis hier rede. Ich sage nicht meine Erkenntnis versus die Lüge, sondern ich sage Wahrheit versus Lüge oder Wahrheit gegen Lüge. Und weißt du, und wenn wir mal diese Dinge verstehen, die ich euch hier lehren werde jetzt in dieser Serie, ich persönlich glaube, dann bleibt es uns nichts anderes übrig, als uns positionieren auf die Seite der Wahrheit. Und wahrscheinlich, so kann ich mir es mal sehr gut vorstellen, dass viele von uns, die sich das anschauen, Buße tun werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Heilige Geist Überführung bringt durch diese Serie und dass einige unter uns oder vielleicht viele unter uns wirklich Buße tun müssen und umkehren müssen, weil auch wir die Wahrheit zur Lüge gemacht haben und die Lüge zur Wahrheit oder weil wir einfach die Lüge hochgehoben haben, halten und die Wahrheit nicht so hochgehoben halten. Und das ist etwas, was mir ein großes Anliegen ist, dass wir Menschen sind, die für die Wahrheit aufstehen, nicht für die Erkenntnis, für die Wahrheit aufstehen. Weißt du, für Jesus stehe ich auf. Für Jesus bin ich bereit, mein Leben niederzulegen. Für Jesus bin ich bereit, alles zu geben. Für meine Kenntnis nicht. Das verbrachte Werk des Kreuzes ist nicht meine Kenntnis. Das ist eine historische Tatsache. Der neue Bund ist nicht die Erkenntnis des Reinhards, ist auch nicht seine Erfindung. Der neue Bund wurde im Herzen Gottes bereits geboren, hat Gott durch seine Propheten voraus angekündigt und hat Gott dann letztendlich durch Jesus Christus begonnen zu erfüllen und erst ganz erfüllt, als er in den Himmel aufgefahren ist mit seinem Blut. Und das wurde dann von seinen heiligen Aposteln auch weitergegeben. Und das Geheimnis wurde offenbart. Für den neuen Bund und das verbrachte Werk meines geliebten Jesus Christus bin ich bereit aufzustehen. Da bin ich bereit, Opfer zu bringen. Da bin ich auch bereit zu leiden. Für meine Erkenntnis nicht. Warum nicht? Weil meine Erkenntnis eben meine Erkenntnis ist. Meine Erkenntnis kann die Wahrheit sein, kann nicht die Wahrheit sein. Und von dem her, wenn du eine Erkenntnis hast, die ich nicht habe, da kannst du dir sicher sein, ich bin die letzte Person, die Erkenntnis verteidigen will. Darum habe ich auch meinen Mitarbeitern immer wieder gesagt, niemand verteidigt mich bitte. Das will ich nicht. Ich brauche mich weder rechtfertigen, noch erklären, noch verteidigen. Wenn Leute mich an mir angreifen, dass ich falsche Dinge glaube, falsche Dinge lehre, dann ist es für mich völlig okay. Warum ist es für mich völlig okay? Weil meine Erkenntnis Stückwerk ist. Und Leuten steht es frei, die Dinge zu prüfen im Wort Gottes und zu sagen, ich sehe das etwas anders. Dann bin ich nicht derjenige, der das, was ich erkannt habe, verteidige, dann gestehe ich es den Leuten einfach ein, dass sie gewisse Dinge anders erkennen. Und das möchte ich einmal hier klargestellt haben, ganz am Anfang als Einleitung. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir jetzt in einer Zeit leben und noch stärker auf eine Zeit zugehen, wo Folgendes geschehen wird. Grau ist schwarz und weiß. Und ich werde euch erklären, was ich damit sagen will. Weiß, bin ich mir jetzt nicht sicher mit der Rechtschreibung, ob man das mit zwei S schreibt oder mit scharfem S. Zu lange bin ich aus dem Deutschsprachigen raus, jetzt ja insgesamt bald 20 Jahre. Aber ich möchte euch das kurz erklären. Ich persönlich bin zu der Überzeugung gekommen, dass der Herr jetzt, wir leben in einer Zeitpunkt, wo der Herr einfach nicht länger tolerieren wird, dass so viel grau ist. So viele Dinge sind grau. Da gibt es so viele Grauzonen. Es ist alles relativ. Es muss alles politisch korrekt sein. Es ist alles, ja, bist du Männchen, bist du Weibchen, suchst dir selber aus. Bist du vielleicht weder Männchen noch Weibchen? Was bist du dazwischen drin? Und die ganze Welt bringt so eine Verschwommenheit mit sich. Die ganze Welt versucht, alles irgendwie grau zu machen. Es ist ja alles relativ. Sei doch nicht so hartherzig. Sei doch nicht verurteilend. Wer bist du denn, dass du dich wagst, hier ein Urteil zu sprechen? Aber ich bin überzeugt, und das ist meine prophetische Schau, dass wir in einer Zeit leben, wo das in der Welt zwar sein wird, aber im Reich Gottes wird es so sein. Im Reich Gottes wird das Graue in Schwarz und Weiß getrennt. Hat uns unser Jesus nicht selbst gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich? Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut? Wir leben in einem Zeitpunkt, wo es das den Clash, das Zusammenprallen zwei Königreiche gibt. Das Königreich der Finsternis und das Königreich des Lichts. Und diese zwei Königreiche, die prallen aufeinander mit aller Härte. Und von dem her, das Graue wird beseitigt werden und es wird sich trennen in Schwarz und Weiß. Und viele Christen werden sich müssen positionieren. Auf welcher Seite bin ich? Reich des Lichts oder Reich des Finsternis? Die Grauzone, in der werden wir uns nicht mehr sehr lange verstecken können. Also ist gut, dass wir uns jetzt positionieren auf der Seite der Wahrheit, dass wir eine Entscheidung treffen, wo wollen wir stehen und sind wir bereit auch dafür unser Leben niederzulegen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Bin ich bereit für die Wahrheit mein Leben niederzulegen, so wie die Wahrheit, Jesus Christus, das Leben für mich niedergelegt hat? Meine lieben Freunde, herzlichen Dank. Wir machen gleich weiter bei der nächsten mit dieser Serie, mit dem zweiten Teil. Herzlichen Dank, bis bald. Angesehener Bibellehrer. Und der stellte sie immer als Scharlatan dar und versuchte ihren Dienst zu diskreditieren und zu zerstören. Eines Tages machte diese Amy McPherson eine Veranstaltung und Dr. Charles Price kam in den Gottesdienst. Es war eine große Veranstaltung, aber er stellte sich ganz. Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen? Wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt. Wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen speziellen Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.